wieso trägst du Röhren-Jeans und trinkst dann noch Becks Eis? Bei deinen lieben Tracks verspür ich keine Emotionen, nur Brechreiz. Du machst Kunst, schön für dich, ich mach lieber Rap, du Spaß. Du bist anders als alle, nämlich schwul und wack as fuck. Deutscher Rap hat eine Krankheit, die deinen Namen trägt. Deine Texte zeigen, dass Wackness in deinen Adern lebt. Du bist heiß aufs Battlen und bist motiviert. Doch ich sag einmal, yo Nigga, und du fühlst dich diskriminiert. Doch niemand redet mit dir oder hat dich Spaß angesprochen. Was, du brichst Gesetze, Bitch, ich breche dir deine Knochen. Spaß, du gehst am Wochenende tanzen in einem Club und am Ende des Abends nimmst du einen Schwanz in deinen Mund. Ich bin schon besser als du, weil ich nicht behindert über Beats nuschel. Du trainierst zwar keine Beine, doch dafür dein Schließmuskel. Deine Fanpage hat viele Likes, doch du rappst hart scheiße. Stupst mich auf Facebook an, ich stupst dich auf die Bahngleise. Es wächst ein Baum, deutsche Rap bindet an, strickt rum und hängt sich daran auf. Doch wir sind dope, du Schwuchtel, Nigga, du bist underground. Denn für deine Tracks nutze, schämst du dich in Grund und Boden. Also halt die Fresse, Nigga, wir geben dir Bitchlets. Ich schwör, ich töte jeden, der noch einmal über Politik rap. Du willst dich engagieren? Wir werden dich tranchieren, Bitch, und lassen dich krepieren. Und sag noch einmal, Battle Rap ist rough. Ich verspeise dich zum Frühstück, Bitch, doch werde von weg, als ist nicht satt. Du bist der Beste deiner Stadt. Nigga, du bist wack und deine Freunde warten nur darauf, dass es dir jemand sagt. Yo, ey, ich betrete deine Wohnung und werde für dich Schwuchtel zu einer ernsthaften Bedrohung. Jeden Tag schießt du vom Mike und hältst dich für den King of Rap. Doch du bist nicht Savage, du bist Savage.